Sie ging hinunter und nach ein paar Minuten kehrte sie mit Wasser in einem weißen Tonkrug zurück. Weiter erinnerte er sich an nichts mehr, nur noch, wie er einen Schluck kalten Wassers genommen und einen Teil des Wassers aus dem Krug über die Brust verschüttet hatte. Dann hatte er wieder das Bewusstsein verloren. Er war jedoch während seiner Krankheit nicht die ganze Zeit bewusstlos. Es war ein fieberhafter Zustand mit Traumgesichten und halbem Bewusstsein. An vieles konnte er sich später erinnern. Bald schien es ihm, als versammle sich eine Menge Menschen um ihn, die ihn irgendwohin forttragen wollten und sich seinetwegen immer wieder stritten und zankten. Bald war er wieder allein im Zimmer, alle waren weggegangen und fürchteten sich vor ihm. Nur zuweilen öffnete man die Tür, um ihn zu betrachten. Man drohte ihm, verbündete sich gegen ihn, lachte und reizte ihn. Nastassja sah er oft um sich, auch unterschied er noch einen Menschen, der ihm sehr bekannt vorkam, aber wer es war, konnte er nicht herausbekommen. Das peinigte ihn, ja, er weinte sogar. Manchmal schien es ihm, als liege er schon einen Monat, ein anderes Mal aber, als wäre es noch derselbe Tag. Jenes hatte er vollkommen vergessen. Dafür aber dachte er immerfort, dass er etwas vergessen habe, was er hätte nicht vergessen dürfen. Er quälte sich, marterte sich, um darauf zu kommen, stöhnte, es überfiel ihn eine rasende Wut oder eine schreckliche, unerträgliche Angst. Dann versuchte er aufzustehen, wollte fliehen, aber stets hielt ihn jemand mit Gewalt zurück, und er verfiel wieder in Schwäche und Bewusstlosigkeit. Endlich kam er ganz zu sich. Das geschah an einem Morgen gegen 10 Uhr. Um diese Stunde warf die Sonne an heiteren Tagen immer einen langen Lichtstreifen über die rechte Wand des Zimmers und beleuchtete die Ecke an der Tür. An seinem Bett standen Nastassja und noch ein Mann, der ihn mit großem Interesse betrachtete und der ihm völlig unbekannt war. Das war ein junger Bursche in langem Rock mit einem Bärtchen, der seinem Aussehen nach ein Kontordiener sein mochte. Durch die halb geöffnete Tür blickte die Wirtin ins Zimmer. Raskolnikow erhob sich. »Wer ist das, Nastassja?« fragte er und wies auf den Burschen. »Sieh mal, er ist zu sich gekommen«, sagte sie. »Zu sich gekommen«, wiederholte der Kontordiener.